Einer Meldung der südkoreanischen Online-Zeitung Chamsaesang zufolge veranstaltete die Bauarbeitergewerkschaft unter dem Generalverband der Demokratischen Gewerkschaften Südkoreas am 13. April vor dem Parlamentsgebäude eine Kundgebung für den Eintritt in Generalstreik. Auf dem Meeting mit der Beteiligung von 10.000 Baumaschinenfahrern verlangten die Redner von der Regierung die Revidierung der Gesetze für die Gewährleistung der Grundrechte der Bauarbeiter und die Verbesserung der Frage der Einstellung der Bauarbeiter. Vor Beginn der Kundgebung marschierten die Demonstranten bis zum Parlament.